Pünktlich zum Dienstag nach Ostern erlebten viele Kinder den Schreck ihres Lebens. Weinend und zitternd mussten sie miterleben, wie Hundertschaften der Polizei bei ihnen zu Hause oder in ihre Kitas einrückten. Was war passiert? Die Polizei war mit dieser bundesweit koordinierten Aktion, die das Bundeskriminalamt in Thüringen angestoßen hatte, ausgerückt, um Beweise im Fall einer kriminellen Vereinigung zu sammeln, die gemeinsam einem Symbol nachhängt, dem Osterhasen. Den Osterhasen? Fragt er jetzt. Ja, genau so ist es. Die größte Bedrohung des Rechtsstaats seit dem Pudding-Attentat der Kommune 1. Die Polizei steht allerdings vor großen Schwierigkeiten. Sie ermittelt in diesem Fall wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung nach § 129. Die Mitglieder der mutmaßlichen Vereinigung sind jedoch in kleinen autonomen Zellen organisiert, die die Verteilung und Anbringung der Ostereier auf höchst dezentrale Art und Weise bewerkstelligen. Damit kommen wir auch zum Kern der Sache, zum Corpus Delicti sozusagen. Was wird der kriminellen Ostervereinigung denn konkret vorgeworfen? Den Kindern wird die Anstiftung zum Verbrechen, den Eltern und anderen beteiligten Erwachsenen die Bereitstellung gemeingefährlicher Kampfmittel vorgeworfen. Im Rahmen einer, Zitat, realitätsnahen, Zitat Ende, Polizeiübung war es zu Ostern zu einem ernsten Vorfall gekommen. Als Demonstrantinnen verkleidete Polizistinnen hatten handbemalte Ostereier, die ohne ihr Wissen von dieser kriminellen Vereinigung bereitgestellt worden waren, auf den brandneuen 33 Tonnen Wasserwerfer der Thüringer Polizei geworfen. Dabei kam es zu faustgroßen Einschlagschäden an der Polycarbonat-Panzerverglasung der Fahrzeuge, die pro Stück immerhin 900.000 Euro gekostet hatten. Da bleibt ja nur noch eine Frage offen, nämlich zum Thema realitätsnah. Was wurde bei dieser Übung denn nun genau simuliert? Randale durch die bekanntermaßen äußerst gewalttätigen TeilnehmerInnen der jährlichen Osterfriedensmärsche?